Deutschlandfunk, Kultur heute. Es ist schon erschreckend, welcher Ton manchmal in den sozialen Netzwerken herrscht. Da werden Politiker als Kotzbrocken, Heuchler und verlogene Bande beschimpft und Flüchtlinge als Schmarotzer oder Dreckspatzen. Oft verstecken sich pöbelnde User hinter Namen und Accounts, die man auf den ersten Blick nicht zuordnen kann. Manchmal wird aber auch ganz offen und unter dem richtigen Namen mit Schimpfwörtern herumgeworfen. Einer, der das tut, ist der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Er ist wegen seiner Haltung in der Flüchtlingspolitik ja heftig umstritten und von Kritikern schon mit Thilo Sarrazin verglichen worden. Um Hetze und verbale Verunglimpfungen in den sozialen Netzwerken zu bekämpfen, hat die alte Bundesregierung ein Gesetz gegen Hate Speech beschlossen. Auch die EU plant eine Verordnung. Gegner sehen dadurch allerdings wiederum die Meinungsfreiheit verletzt und das offene Internet in Gefahr. Mehr Regulierung oder nicht? Eine schwierige Frage, mit der sich jetzt auch eine UN-Konferenz in Genf beschäftigt hat. Anmerkungen dazu von Jürgen Wertheimer. Zum Auftakt des 12. Governance-Forums in Genf zeigt sich der UN-Sonderberichterstatter für Meinungs- und Informationsfreiheit in Europa besorgt. Die Begründung David Kayes erstaunt. Ausgerechnet der geplante EU-Code of Conduct gegen Hate Speech steht im Zentrum seiner Kritik. Diese Entwürfe, so der Beauftragte, würden weit über das Ziel hinausschießen und eine von Regierungen forcierte Einschränkung der Meinungsfreiheit befördern. Im Klartext, er befürchtet Zensur auf der Basis einer verorteten Political, in seinem Sinn wohl, Overcorrectness. Dahinter steht wohl die Angst, Europa könnte an sprachlicher Selbstunterwerfung erkranken. Doch so weit sind wir noch lange nicht. In Anbetracht der aufgeheizten und aggressiven Töne im Netz, auf Facebook und auch auf der Straße, sind wir derzeit weit eher in Gefahr, an sprachlicher und gedanklicher Selbstgerechtigkeit zu erkranken, zumindest spürbar zu verwahrlosen. Und hierbei spielen Facebook und Twitter in der Tat eine bemerkenswerte und fatale Rolle. Trumps pöbelnde Twitter-Ausfälle scheinen Schule zu machen. Kleinere und größere Machthaber fühlen sich offenbar ermutigt, es ihm gleich tun zu wollen, eine Art rhetorischer Bewusstseinsspaltung anheimzufallen und das Netz als eine Art Darkroom ihrer wahren Befindlichkeit zu sehen. Jüngstes Beispiel der Eklat um einen Facebook-Kommentar des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer. Auf die süffisante Bemerkung einer Leserin einer Lokalzeitung hin, die sich mokierte über die nachgerade hysterischen Reaktionen vieler Mitbürger, wann immer es um faktische oder vermeintliche Untaten von Asylbewerbern geht, postete er umgehend: Sehr angemessene Reaktion, hab dich nicht so, wenn dich ein Araber fickt, gibt Schlimmeres, echt jetzt, Frau D. Wir wollen hier nicht die mehr als fragwürdige Wortwahl und den rassistischen Oberton dieser Aussage bewerten. Sie spricht für sich. Umso aufschlussreicher aber erscheint deshalb Palmers Begründung für sein Fehlverhalten. Auf journalistische Nachfrage, ob er diese Art der Überspitzung für die Rolle eines OB als angemessen erachte, argumentiert er: Nicht ein Oberbürgermeister hätte sich hier mit einer Bürgerin unterhalten, vielmehr handele es sich um einen Streit zwischen zwei Privatpersonen auf Facebook. Facebook mithin als rechtsfreier Raum, als eine Art auf Dauer gestellter Karneval der Gesinnungen, in dem jeder, geschminkt oder ungeschminkt, die Sau rauslassen kann. Genau das will die eingangs geschmähte EU-Verordnung verhindern. Und wenn man dies amtierenden Kommunalpolitikern mit bundesweitem Geltungsanspruch noch erklären muss, scheint die Einführung dieses Codes dringlicher denn je geboten zu sein. Der Vorfall zeigt einmal mehr, dass das Versprechen der Anonymität im Netz gefährlich ist, nicht nur für Jugendliche und notorische Hassbürger und Querulanten, sondern auch für Vertreter der Eliten. Oder setzen solche Gefährder der Sprache den kalkulierten Tabubruch gezielt ein, um in dieser Welt wahrgenommen zu werden und ihre wahren Follower undercover zu erreichen? Das Schlimmste, die Strategie geht auf. Dem ersten Shitstorm folgt in der Regel der Protest der Sympathisanten für den verfolgten Märtyrer der Wahrheit und schon landet man in der nächsten Runde einer Talkshow. Genau diesen fatalen Mechanismus will der EU-Erlass an der Entstehungsstelle blockieren. An Kriterien für die Legalität dieses Eingriffs im Namen der Fairness und europäischer Werte fehlt es nicht. Im Zweifel muss man die Öffentlichkeit auch vor einem Oberbürgermeister schützen. einen öffentlichen Kontrollverlust dieser Art, und Facebook ist ein öffentlicher Kommunikationsraum, kann sich eine Republik, die auf ihre Standards achtet, einfach nicht leisten. Das waren Anmerkungen von Jürgen Wertheimer über die Frage einer stärkeren Regulierung von Inhalten im Internet.